Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Der Mann, der aufrecht blieb. Erster Teil. 1, 2, 2, 3. Explodier! Explodier! Etwas ist explodiert. Neben mir. Left, right. Right, left. Kann mich nicht erinnern. Right, left. Pop, pop, pop, pop, pop. Left, right, left. Pop, pop, pop, pop, pop. Mein Gedächtnis. Tor. Mein Gedächtnis. Flitchen. Ohne Hirn, ohne Hirn, ohne Hirn. Right, left. Pop, pop, pop, pop, pop. Langsam, unter unerträglichem Lärm und Jubel, der teils von der Straße, teils von dem weiten und mächtig widerhallenden Schulhof zu ihr drang, verwandelte sich das Innere des Telefons für Valentine in etwas, was es schon in früheren Jahren für sie gewesen war. Es erschien ihr als Requisit des unerforschlichen Schicksals. Valentine wurde, sobald sie den Hörer ans Ohr hielt, von einer Stimme, die ihr halbwegs bekannt vorkam, schlagartig mit unverständlichen Mitteilungen überschwemmt. Ja, mitteilen, dass er voraussichtlich unter Aufsicht gestellt werden müsse. Genau aus der Mitte eines Satzes bekam sie einen Treffer ab. Was Ihnen nicht gefallen dürfte. Danach platzte der Lärm wieder los und ließ die Stimme unhörbar werden. Sie sagte in die Sprechmuschel: Hallo? Valentine Venop am Apparat. Leibeserzieherin an dieser Schule. Sie musste den Eindruck erwecken, völlig bei Sinnen zu sein. Zumindest musste sie vernünftig klingen. Die Stimme aus dem Telefon, an die sie sich zu ihrer Qual nur halb erinnern konnte, wartete jetzt mit weiteren Unverständlichkeiten auf. Sein Bruder hat Lungenentzündung, so dass sich nicht einmal seine Mätresse um ihn kümmern kann. Die Stimme war weg. Dann kam sie wieder mit dem Satz: Ja, sie sind Freunde jetzt. Dann wurde sie für eine ganze Weile von einem Meer schrill jubelnder Mädchenstimmen, die vom Schulhof herüberkamen, und von einem Ozean heulender Fabriksirenen überflutet. Dort drüben, viele Meilen entfernt, scheint dieses Ding unterzeichnet worden zu sein. Vor wenigen Minuten. Die Stimme im Telefon erklang wieder und zischte verächtlich. Dennoch war es unmöglich, es nicht von der fröhlichen Seite zu nehmen. In ihrer Vorstellung sah Valentine, wie böse, übellaunige Kanonen, aufgereiht auf einer nicht endenden Linie, zum allerletzten Mal feuerten. Sie brüllte in die Sprechmuschel: Hallo? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was Sie wollen oder wer Sie sind. Sie wusste nicht einmal, ob das, was man da alles losgelassen hatte, Kanonenschläge oder Flugzeuggeschütze oder Sirenen waren. Den jubelnden Krach, wo immer er herrührte, hatte es gegeben, während sie durch den unterirdischen Gang vom Schulhof zum Schulraum ging, um sich mit diesem heimtückischen Telefon einzulassen. Deshalb hatte sie das Signal verpasst, auf das die Ohren einer ganzen Welt seit Jahren gewartet hatten, seit einer Generation, seit einer Ewigkeit. Es könnte ein Omen sein. Dafür, dass Dinge in der Zukunft schieflaufen. Dafür, dass noch andere allgemeine Erfahrungen verpassen werden. Nie heiraten zum Beispiel. Oder nie das Glück erleben, ein Kind zu gebären. Wenn das wirklich ein Glück war. Jetzt danach könnten die Leute wieder reisen. Es ist unglaublich. Unglaublich. Es ist unglaublich. Vor keiner Lady würde Valentine Venop irgendwelchen Respekt mehr haben. Niemals würde sie irgendjemandem wieder Respekt bezeigen. Sie war durch die Mühle gedreht worden. Die ganze Welt war durch die Mühle gedreht worden. Nie wieder Respekt. Die zischende, bitterböse Stimme aus dem Telefon nannte genau die Adresse, die sie nicht hören wollte. Lincoln's Inn. Lincoln's Inn. Es klang wie Sünde. Wie der Teufel. Es tat weh. Die grausame Stimme sagte: Ich spreche von dort. Valentine sagte beherzt: Schön. Heute ist ein großer Tag. Ich vermute, Sie werden wie ich von dem Jubelgeschrei gestört. Ich kann nicht hören, was Sie wollen. Ist mir auch egal. Lassen Sie sie jubeln. Ja, ja. Sie erinnern sich doch an Ihren Carlyle. Valentine? Es war genau das, was sie nicht hören wollte. Den Hörer ans Ohr gepresst, schaute sie in dem großen Schulraum umher, der Aula, dafür gemacht, dass 1000 Mädchen schweigend dasitzen konnten, während die Direktorin ihre Reden hielt, die dieser Schule ihre besondere Note gaben. Repressiv. Sie aber war hier, und jemand erinnerte sie an Thomas Carlyles Verdauungsstörungen. »Oh«, rief sie in das Gerät. »Edith Ethel, du bist es.« Edith Ethel Dushman, jetzt natürlich Lady McMaster, die letzte Person auf der Welt, die allerletzte. Vor langer Zeit nämlich war Valentine zu dem Schluss gekommen, dass es zwischen ihr und Edith Ethel aus und vorbei war. »Wie du dir nur gleich geblieben bist, Edith Ethel. Und, was kann ich für dich tun?« Über die gutmütige Herablassung in ihrer Stimme staunte sie ebenso, wie über die Leichtigkeit, mit der sie ihr über die Lippen kam. Was mochte Lady McMaster von ihr wollen? Unmöglich, aber natürlich war es nicht unmöglich, konnte sie mit dem Gedanken spielen, McMaster zu betrügen und sie, Valentine Wenop, benötigen, den unschuldigen, jungfräulichen, dummen Anstandswauwau oder die Jüngeren zu spielen. »Ohne Zweifel ist McMaster der Typ, dem jede Lady McMaster gerne untreu wäre. Untreu sein muss. Klein, kraftlos, ein winselnder Kerl mit dunklem Bart. Der typische Kritiker. Wahrscheinlich betrügen alle Kritikerfrauen ihre Männer. Ihnen fehlt die schöpferische Gabe.« Sie kicherte doch tatsächlich vor dem Telefon, aus dem jetzt drängend, schmeichelnd die Stimme Lady McMasters tönte und sagte, als sei ihr bewusst, dass Valentine nicht recht bei der Sache war. »Valentine? Valentine?« Valentine sagte leichthin, »Ich höre«, was in Wirklichkeit nicht stimmte. Sie hörte dem Telefon gar nicht richtig zu, weil Edith Ethel ihr etwas über Sir Winsons Befinden erzählte. »Ja, ja, so überarbeitet der arme Mann mit seinen Statistiken.« »Außerdem noch Geldsorgen. Diese schrecklichen Steuern wegen dieser ganzen schändlichen Sache.« »Ein Nervenzusammenbruch muss unmittelbar befürchtet werden.« Dabei fragte sich Valentine, warum. Warum in aller Welt Miss Wenostrotcht, die Direktorin, die Edith Ethels Geschichte in großen Zügen kennen musste, sie hatte rufen lassen, um sich dieses ganze Durcheinander anzuhören. »Miss Wenostrotcht muss also im Bilde sein.« Offensichtlich, dass Edith Ethel ausführlich mit ihr geredet hat, sodass sie sich ein Urteil bilden konnte. Valentine sagte, du lieber Gott, und zwar ohne den geringsten Anflug von Cockney in der Aussprache, sondern wie ein guter konservativer englischer Gentleman, der sich mit einem unsäglichen Antrag konfrontiert sieht. Nun, es ist ein unsäglicher Antrag. Die Stimme aus dem Telefon sagt nämlich ziemlich kriecherisch und nach endlosen Einzelheiten bezüglich der finanziellen Situation des Hauses McMaster, schon in Erinnerung an die alten Zeiten, meine liebe Val. Deshalb dachte ich mir, meine Liebe, dass kurz und gut, wenn ich das Mittel wäre, euch wieder zusammenzubringen. Ich glaube nämlich, ihr habt euch nicht geschrieben. Du könntest dann als Gegenleistung, du kannst dir ja selbst vorstellen, dass die Summe für uns derzeit absolut niederschmetternd wäre. Nur 10 Minuten später richtete Valentine Wenop an die Direktorin der Schule, Miss Wenostrotcht, bestimmt, aber ohne Heftigkeit die Frage, nun, Frau Direktor, was hat Ihnen diese Frau über mich erzählt? Ich mag diese Person nicht besonders. Ich habe keine gute Meinung von ihr und eigentlich habe ich ihr nicht richtig zugehört. Aber jetzt möchte ich es doch ganz gerne erfahren. Miss Wenostrotcht, die gerade ihren fadenscheinigen schwarzen Mantel von dem Kleiderhaken hinter der hochpolierten Pitchpine-Tür ihres privaten Zimmers genommen hatte, errötete, hängte das Kleidungsstück wieder auf und drehte der Tür den Rücken zu. »Sie dürfen nicht vergessen«, hob sie an, »dass ich eine Schulleiterin bin.« »Ich mag Sie sehr gerne, Valentine.« »Wenn Sie mir erlauben, Sie privat so anzureden.« »Und ich dachte, für den Fall, dass Sie sich in...« »In Schwierigkeiten befinden, meinen Sie?« fragte Valentine. »Sie müssen verstehen, dass dieser Person ebenso sehr daran gelegen war, mir Dinge über sie mitzuteilen, wie ihnen... Was der vorgeschobene Grund war, sie anzurufen, Nachrichten über eine andere Person zu übermitteln. Mit der sie einmal Umgang hatten. Und die nun wieder aufgetaucht ist. Ach, hörte Valentine sich ausrufen. Er ist wieder aufgetaucht? Wirklich? Ich habe so etwas geahnt. Sie war froh, dass sie sich so unter Kontrolle hatte. Plötzlich rief sie aus, oh. Eigentlich hatte sie oh verdammt sagen wollen, doch die plötzliche Erinnerung daran, dass nun der Krieg seit mehr als einer Viertelstunde vorbei war, hatte sie dazu bewogen, es bei oh zu belassen. Du musst die Redeweise der Kriegszeit aufgeben, weil du bist jetzt wieder eine junge Dame. In knappen Zügen fasste sie die erste einer ganzen Reihe unangenehmer Erfahrungen zusammen. Vor Jahren hatte Edith Ethel sie aus dem blauen Himmel heraus beschuldigt, von jenem Mann ein Kind zu haben. Dabei trat er in ihren Gedanken kaum als Mann auf. Wie viele Jahre ist das her? 2? Nicht so viel. 18 Monate also. Wenn man sich in jenen Tagen Gedanken über die Zeit machte, geriet der Geist haltlos ins Schwimmen, wie Augen, die vom Lesen zu kleiner Schrift zu ermüden begannen. Ganz bestimmt war er ausgerückt im Herbst. Die Summe würde absolut niederschmetternd sein. Verstehst du, Val? Er ist in neuen Schwierigkeiten. Zugrunde gerichtet. Gesundheitlich zerrüttet. Völlig pleite. Nur degradiert hat man ihn offenbar nicht. Aber gebrochen ist er. Und allein. Und er rief nach ihr. Ich dachte, du könntest, falls ich das Werkzeug wäre, durch das ihr wieder zusammengeführt werden solltet. Sie könnte... Was? Sich bei diesem Mann, dieser grauen Masse, dafür verwenden, nicht den finanziellen Anspruch geltend zu machen, den er gegenüber Sir Vincent McMaster hat? Immer noch quakte das Telefon. Sie wünschte, es würde aufhören. Doch fühlte sie sich zu schwach, um aufzustehen und den Hörer in die Gabel zu hängen. Sie wünschte, es würde aufhören. Sie fühlte sich dabei etwa so, als dringe eine Strähne von Edith Ethels Haar in ekelerregender Weise in ihr torpedograues Kloster. Oder so ähnlich. Die graue Masse wird niemals ihren finanziellen Anspruch einfordern. Diese Leute haben jahrelang gnadenlos von ihm schmarotzt, ohne jemals zu wissen, von welcher Art Objekt sie schmarotzten. Es macht sie umso erbärmlicher. Ich nehme an, hatte Edith Ethel gesagt, dass ihr keinen Briefverkehr gehabt habt. Oder hat sie keine Verbindung gesagt? Nun, es hat weder das eine noch das andere gegeben. Wenn jedenfalls dieses graue Problem, dieses verwirrte Knäuel grauer Kammwolle, ein Zeichen gegeben hätte, hätte sie gewusst, dass sie nicht beleidigt worden war. Valentine sprang von der Bank. Sie grub sich die Fingernägel in die Hände, sie stampfte mit ihren dünnen Schuhen auf den Klinkerboden, der außergewöhnlich hart war. Zum Teufel damit! Er hat sie nicht gebeten, mich anzurufen. Er hat sie nicht darum gebeten. Sie riss mit einem Ruck den Hörer von der verwickelten grün-blauen Schnur, riss sie auseinander und fühlte dabei Befriedigung. Natürlich hätte sie, wenn sie das Telefon nicht kaputt gemacht hätte, Edith Ethel anrufen und sie fragen können, ob er sie gebeten hatte oder nicht, darum wieder zusammengeführt zu werden. Sie hatte das Telefon zerstört, weil das in etwa der Zerstörung ihrer Verbindung mit Edith Ethel entsprach, oder weil sie blecherne Nachttöpfe hasste, oder eben einfach, weil sie es zerstört hatte. Denn um nichts in der Welt, um nichts, nichts in der Welt würde sie jemals Edith Ethel anrufen und fragen, hat er dich angestiftet, mich anzurufen? Das würde bedeuten, zuzulassen, dass sich Edith Ethel in ihre Beziehung drängte. Wenn seine Frau seine Möbel ausgeräumt hat, dann wäre das natürlich ein Grund, mit mir in Verbindung treten zu wollen. Dann hätten sie sich getrennt. Aber er ist nicht der Typ Mann, der sich von einer Frau scheiden lässt. Und Sylvia Teachens würde nicht in eine Scheidung einwilligen. Als sie durch die klebrige Seitentür neben den großen Türen ging, die Lackierung ließ alles Holz klebrig wirken, dachte sie, wen kümmert's? Das Großartige war, aber sie konnte nicht formulieren, was das Großartige war. Es galt, die Präliminarien zu vereinbaren. Sie sagte zu sich, was in aller Welt werde ich nur tun? Was will ich? Left, right, right, left. Edith Ethel Dushman. 1, 2. 2, 3. Jetzt natürlich Lady McMaster. Die letzte Person auf der Welt. Die allerletzte. Ich mag diese Person nicht besonders. Up and down, down and up. Left, right. Ich habe keine gute Meinung von ihr. Right, left. Die Summe würde absolut niederschmetternd sein. Verstehst du, Val? Sie riss mit einem Ruck den Hörer von der verwickelten grün-blauen Schnur. Riss sie auseinander und fühlte Befriedigung. Raus, raus, halte left, right, right, left. One, two, two, three, one, two, two, three. Halten Sie sich raus da, raus, halten. Viele Monate zuvor hatte Christopher Teachens sich intensiv gewünscht, sein Kopf könnte mit einem bestimmten undefinierbaren weißen Kalkfleck auf gleicher Höhe sein. Etwas in seinem Hinterkopf trieb ihn zu der Überzeugung, er würde sich, wenn sein Kopf und damit natürlich sein Rumpf und die unteren Gliedmaßen durch einen Prozess der Levitation bis zu jenem fernen Punkt über der Laufplanke schwebten, auf der jetzt seine Füße standen, in einer unverwundbaren Sphäre befinden. Wellenartig kehrt diese Überzeugung immer wieder. Dieser Fleck. Er hat die Form eines Kammes von einem kräftigen Hahn. Er leuchtet, fünfzackig, im gerade heraufziehenden Licht, das entlang der schmalen, unüberdachten Rinne im Geröll des Hanges scheint. Zweimal hatte er sich, im Verlauf der letzten paar Minuten, auf den mit einer Rindfleischkiste verstärkten Tritt eines Scharfschützen gestellt, um hinüberzuschauen. Jedes Mal, wenn er wieder hinunterstieg, wurde er von jenem Phänomen verblüfft. Vom Graben aus erschien das Licht, wenn nicht heller, so doch klarer. So wie man am helllichten Tag die Sterne sehen kann, vom Grund eines Grubenschachtes. Es weht leichter Wind, aber aus Nordwest. Die Lethargie einer geschlagenen Armee drückt alles nieder. Die Hoffnungslosigkeit, immer wieder an jedem neuen Tag von vorne beginnen zu müssen. Eine riesige Kanone sagte etwas aus ungeheurer Entfernung. Etwas Mürrisches. War in ihrem Schlaf gestört worden und schimpfte. Ist aber kein Signal, das etwas auslösen wollte. Zu schwerfällig. Schießt auf ein ungeheuer weit entferntes Ziel. Nun ja. Jene Kanone hatte nichts anderes gemeldet, als dass es sie gab. Paris? Vielleicht. Oder der Nordpol oder der Mond? Dazu sind sie fähig, diese Burschen. Es war nicht der Beginn irgendeines Sperrfeuers, was gut war. Den Mond zu treffen wäre etwas ganz besonders Schreckliches. Großer Prestigegewinn und unnütz. Es ist nicht abzuschätzen, was sie nicht alles tun würden, solange es nur dumm unnütz war. Genauso gut hätte man Gott sei Dank sagen können, denn je später sie anfingen, desto kürzer die Knallerei. Warum die Kerle das nur machen? Jeden Morgen um 8:30, jeden Nachmittag um 2:30. Vermutlich um zu beweisen, dass sie immer noch leben und langweilig waren. Es muss eben sein. Teachens stellte sich noch einmal auf den Schützentritt und auf die Rindfleischdosenkiste. Vorsichtig hob er den Kopf. Graue Trostlosigkeit lag auf dem abschüssigen Gefilde und prrr, das freundliche schnurrende Geräusch einer Lerche. Aufgeregt erzählte der diensttuende Sergeant Major, wie einem die Lerchen hier den letzten Nerv rauben könnten. Die Lerche hat ihr Nest erst verlassen, als er seine Hand auf sie gesetzt hat. Und dann sei sie aufgeflogen. Und vor Angst ist ihm fast das Herz stehen geblieben. Herrgott, nochmal. Wird er nie vergessen. Kopf tief halten, Sergeant, beim Gehen. Man weiß nie. Jeden Morgen, bei jedem Angriff, an dem der Sergeant beteiligt war, hätten Lerchen gesungen. Wunderbar, wie zutraulich die sind. Wunderbarer Instinkt, den der Allmächtige in ihre gefiederte Brust gepflanzt hat. Wer wird auf dem Schlachtfeld schon eine Lerche erschlagen? Teachens zwang sich dazu, wieder über die Brustwehr zu schauen und seinen Feldstecher in diese Nebel zu richten. Fantastisch! Welche Grimassen sie schneiden. Welche Figuren sie bilden. Grau, mit schwarzen Schatten. Zu Boden fallend wie zerknäulte Schleier gemordeter Leiber. Sie waren mit der fantastischen, entsetzenerregenden Aufbahrung von Leichnamen ungeheurer Dimensionen befasst. Schweigend, aber im Gleichklang, erledigten sie undenkbare Arbeiten. Es sind die Deutschen. Das ist Angst. Angst. Das ist die vertraute Angst der schwarzen, stillen Nächte in den Unterständen. Wenn die Hunnen ihn erwischten, was ihnen vorletzte Nacht um ein Haar gelungen wäre, würden sie, wie schon in jener Nacht, Gasmasken unterschiedlicher Typen tragen. Sie mussten knapp an den Dingern sein. Diese Hunnen sahen aus wie... Schweinekobolde mit entzündeten Augen. Ihre Kapuzen mit den schräg, blind wirkenden Augenlöchern und dem Mundstück oder dem anderen Nasenanhängsel, das in die Kapsel überging. Verblüffende Ähnlichkeit mit einem Rüssel. Sie schnitten Grimassen. Zweifelsohne schrien sie etwas durch ihre Masken. Ja, sie waren plötzlich da. Sozusagen unter einer Glaskuppel aus Stille, die unter jenem finsteren Tumult Deckung fand. In dieser weißen Beleuchtung durch aufbrennende Leuchtgranaten. Niedliche kleine Granaten begannen zwischen ihnen niederzugehen und zu sagen, wie, ri, wum. Irgendein Bursche zeigte Tietjens den Weg durch einen riesigen Stacheldrahtverhau, der durch die Luft zu fliegen begann. In der vorletzten Nacht hatte Tietjens sich alle Offiziere angeschaut, die zu einer Besprechung in letzter Minute in den Befehlsunterstand gekommen waren. Er hatte sich überlegt, welche von ihnen fallen würden. Gespenstisch. Jetzt waren sie alle gefallen und noch mehr würden dazukommen. Als letzten Gruß an die insgesamt nicht aufregende Landschaft befeuchtete er seinen Zeigefinger, indem er ihn in den Mund steckte und hielt ihn dann in die Luft. Er fühlte sich auf der seinem Rücken zugewandten Oberseite ermutigend kühl an. Eine leichte Brise wehte den anderen Burschen genau ins Gesicht. Kann sein, dass es nur die Brise ist, die immer in der Morgendämmerung aufkommt. Aber wenn die Brise nur ein bisschen auffrischt oder so bleibt, werden die verdammten Württemberger heute überhaupt nicht aus ihren Gräben kommen. Ohne Gas können sie nicht raus. Wahrscheinlich sind sie auch ziemlich geschwächt. Im gleichen Augenblick hatte jener Angriff begonnen. Lichter wirbelten irr über das schwarze Firmament. Der Krach wird stärker. Das Orchester setzt alles Blech ein. Alle Streicher, alle Holzbläser, sämtliche Perkussionsinstrumente. Die Ausführenden werfen mit Keksdosen um sich, die mit Hufeisen gefüllt sind. Sie schütten Kohlensäcke auf gesprungene Gongs. Sie reißen 40-stöckige Häuser aus Eisen nieder. Es ist komisch, sofern das Crescendo eines Operettenorchesters komisch sein kann. Crescendo, Crescendo, Crescendo. Jetzt muss der Auftritt des Helden erfolgen. Left, right, right, left. Das Pop, Pop, Pop der Schrapnells. Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop. Dann Stille. Ein Klagelaut, kummervoll, langgezogen. Oh, nein, morgen. Pop, pop, pop, pop, pop. Left, right. Right, left. Armer, oh, nein, morgen. Oh, oh, oh. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Am Boden, sein Rumpf. Blut, Blut, Blut. Pop, Blut, Blut, Blut. Stille. Dann Stille. Jetzt. Jetzt tritt der Held auf. Natürlich ist es ein Hunne. Er kommt herüber, mit Armen und Beinen fuchtelnd wie eine rasende Wildkatze, tritt auf die Streben der Rückenwehr, fällt in den Graben auf einen toten Körper. Left, right, right, left. Die Hände vor den Augen, springt wieder hoch und tanzt. Während Tietjens den Hunnen bei seinem Auftritt beobachtete, hielt er das Messer auf ihn gerichtet und versuchte sich zu erinnern, was Hands up auf Deutsch hieß. Er vermutete hoch die Hände. Er suchte nach einer guten Stelle in der Seite des Hunnen. Sein Ausflug in eine fremde Sprache erwies sich als überflüssig. Der Deutsche? Der Deutsche wirft die Arme in die Luft und dreht sein beträchtlich zerquetschtes Gesicht zum Himmel. Immer dramatisch. Fetter Fritz. Der Hunne landete, in sich zusammensinkend, auf seinen schmutzigen Stiefeln. Unangenehme Stiefel, ganz zusammengeschrumpft, Waden hoch. Aber er sagte nicht, hoch der Kaiser oder Deutschland über alles oder irgendetwas sonst zum Abschied. Schreie schallten durch den Graben, zweifellos waren noch mehr Hunnen da. Kümmert euch zuerst um den Hunnen, sagte Tietjens zu den Trägern. Der lebt noch, unser Mann ist tot. Er war recht bemerkenswert tot. Er besaß, wie Tietjens gesehen hatte, als er sich über ihn beugte, in Wahrheit nichts mehr, was man als Kopf bezeichnen konnte. Durch beide Augen geschossen. Die Handvoll Deutscher, die den Graben erreicht hatte, war vermutlich jener dummen Spielart von Spaß geopfert worden, die man Strategie nennt. Dumm. Diese dünne Welle von Männern haben sie unter wahnsinnigem Sperrfeuer rübergeschickt? Ist wahnsinnig, das ist doch wirklich wahnsinnig. Eigentlich war es eine richtige Kanonade gewesen, mit wahrscheinlich 10.000 Granaten. Vermutlich hatten sie dann weiter oben an der Front richtige Stärke demonstriert, mit großen Truppenverbänden, in einer riesigen Flutwelle und mit 20.000 bis 30.000 Granaten. Es war dazu gedacht gewesen, irgendeinen Schwachsinnigen zu beeindrucken. Unsere Gesetzgeber natürlich, die mit ihren Hirnen aus gedünsteten Birnen blöde durch öde Korridore mit Klinkerfußböden und Mahagonitüren eilen. Sie mochten beeindruckt sein. Aber du sollst nicht reimen. Es kann natürlich auch sein, dass unsere Gesetzgeber mit einer hübschen, kleinen, genauso idiotischen Demonstration von Stärke anderswo versuchten, jemanden zu beeindrucken, der wahrscheinlich genauso wenig zu beeindrucken gewesen ist. Angst packte ihn. Er setzte sich in seinem Schlafsack auf, überströmt von eisigem Schweiß. »Beim Jupiter. Ich sitze ganz schön in der Patsche«, sagte er. Er glaubte, dass er gerade dabei war, den Verstand zu verlieren. Er war verrückt und beobachtete sich dabei, wie er verrückt wurde. Er kramte in seinem Hirn nach einem Thema, über das er nachdenken könnte, um sich zu beweisen, dass er nicht verrückt geworden war. Ein ungeheuer weit entferntes Ziel. Paris. Vielleicht. Oder der Nordpol. Oder der Mond. Left, right, right, left. Kopf tief halten, Sergeant, beim Gehen. Man weiß nie. Left, right, right, left. Man weiß nie. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Kapuzen mit den schräg blind wirkenden Augenlöchern und dem Mundstück. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Der Krach. Sie schütten Kohlesäcke aufgesprungene Gongs. Sie reißen 40-stöckige Häuser aus Eisen nieder. Crescendo. One, two, two, three. Crescendo. Crescendo. Raushalten. Raus, raushalten. Left, right. Wie heißt Hands up auf Deutsch? Hoch die Hände? Er war dabei, den Verstand zu verlieren. Er war verrückt und beobachtete sich dabei, wie er verrückt wurde. And down. Halten Sie sich raus da. Left, right. Crescendo. One, two, two, three. Fürchterlich. Fürchterlich da draußen. Fürchterlich. One, two, two, three. Fürchterlich. Fürchterlich da draußen. Fürchterlich. One, two, two, three. Das Klappenhorn sprach mit wunderbarer Klarheit zur Morgendämmerung. Chen, ich kenne, hold, lieb. Und nie ein Gesicht, so gemüht, entzücket mein Vorübergehen. Eine plötzliche Anwandlung von Glück überfloss Tietjens bei der Melodie aus dem 17. Jahrhundert, die die Klänge in die Landschaft trugen. Herrick und Purcell. Vielleicht war es auch eine moderne Imitation. Gut genug. Was zum Teufel ist das für ein Lärm, Sergeant? Das Klappenhorn sagte, hold, mild. Und hold, hold, hold, lieb und. Der Sergeant kehrte mit der naheliegenden Information zurück, dass es sich um O9 Griffith handle, der auf dem Kornett übe. Captain McKechnie habe ihm versprochen, ihn nach dem Frühstück anzuhören und ihn, falls er ihm gefalle, für die Divisionsrevue zu empfehlen, damit er heute Abend beim Konzert spielen könne. So wird wohl das 17. Jahrhundert das Leben dieses Burschen retten. Zum Lohn für seinen guten Geschmack. Halt und mild. Hoffe, er gefällt Captain McKechnie. Vielleicht würde dadurch sein Leben gerettet. Er, Teachens, würde ihn zur Division abstellen, damit er sich für das Konzert vorbereiten konnte. Somit wäre er außer Reichweite des Angriffs. Wahrscheinlich würde keiner von ihnen noch am Leben sein nach dem Angriff, den die Brigade als bevorstehend ankündigte. 27 Minuten inzwischen. Das Kornett, es war offenbar kein Klappenhorn, sagte, und doch, ich lieb sie bis ins Grab. Ich dachte, die verdammten Hunnen, Verzeihung, Sir, würden heute vielleicht nicht kommen. Gäben uns eine Pause und Gelegenheit, ein bisschen aufzuräumen, jammerte der Sergeant etwas müde. Er redete im Tonfall eines sich in sein Schicksal fügenden Schuljungen, der sagt, der Direktor hätte der Schule am Geburtstag der Königin ruhig schulfrei geben können. Aber was zum Teufel dachte der Mann über seinen immer näher rückenden Tod? Das war die Frage, auf die es keine Antwort gab. Ihm, Teachens, war schon oft die Frage gestellt worden, was man sich unter dem Tod vorzustellen habe. Einst auf einem Viehlaster unter einer Brücke, nahe bei einem Hauptverbandsplatz des Roten Kreuzes, von einem elenden Kerl namens Perrone, in Gegenwart eines Querulanten und Wahnsinnigen namens McKechnie. Man hätte annehmen können, dass selbst ein Marschoffizier es geschafft hätte, jenes Dreieck in anderer Gruppierung an die Front zu schicken. Man wusste, dass Perrone der Liebhaber seiner Frau Sylvia gewesen war. Gegen seinen Willen war ihm, Teachens, der Posten eines stellvertretenden Bataillonskommandeurs übertragen worden, auf den McKechnie ganz wild war, und tatsächlich hatte er ein Anrecht darauf. Man hätte sie nicht gemeinsam an die Front schicken dürfen, dennoch waren sie dort gewesen. Perrone ist zusammengebrochen. Wohl hauptsächlich wegen der Vorstellung, Sylvia nie wieder in ihrem goldenen Kleid zu sehen. Es sei denn, vielleicht mit einer goldenen Harfe auf einer Wolke. Right, right, left. Denn so betrachtete er derlei Dinge. Im Augenblick also, als sie am Blechschuppen des stellvertretenden Eisenbahntransportunteroffiziers neben der Eisenbahnbrücke ausgeladen worden waren, war dieser Kerl Perrone übergesprudelt mit Fragen an Teachens über das Jenseits und das Wesen des Todes, den unverzüglich einsetzenden Prozess der Auflösung, das Sterben. Und zwischen den Fragen Perrones hatte McKechnie mit seinem unsäglichen Dialekt und den Augen einer tollwütigen Katze Teachens gefragt, wie er es wagen könne, sich als stellvertretender Kommandeur seines geliebten Bataillons einsetzen zu lassen. »Sie sind kein Soldat«, hatte er hervorgestoßen. »Halten Sie sich etwa für einen verdammten Infanteristen?« »Ein Mehlsack sind Sie. Und was zum Teufel soll aus meinem Bataillon werden?« »Es ist meines. Mein Bataillon.« Teachens verfügte über genügend intellektuelle Autorität, um den Burschen mit dem glatt pomatisierten schwarzen Haar davon zu überzeugen, dass der Tod sein eigener Anästhesist sei. Seine Beweisführung lautete, beim Nahen des Todes sind sämtliche Sinne des Menschen so weit abgestumpft, dass man weder Schmerzen noch Furcht spürt. Perrones Vorsehung. Als Perrone ausgegraben wurde, nachdem er in der darauffolgenden Nacht auf dem Weg in die Gräben verschüttet worden war, sagten sie, auf seinem Gesicht habe das Lächeln eines Säuglings gestanden. Left, right, right, left. Er hat nicht lange warten müssen und ist mit einem Lächeln auf dem Gesicht gestorben. Gut gemacht, Perrone. Der kommandierende Offizier sieht euch an. Aufpflanzt! Bajonette! Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette! Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Aufpflanzt, Bajonette, Bajonette. Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor. aufpflanzt? Bajonette? Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug. Heute mild, heute mild. Der kommandierende Offizier sieht euch an. Der Sergeant ließ sie Aufstellung nehmen und sie schwankten. Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor. Die Operettenarmee, wie sie leibt und lebt bei der Berufsausübung. Sie schwanken wie hohes Gras am Rand einer Wiese, über die der Wind weht. Die Männer tasteten nach ihren Bajonettgriffen wie Frauen, die ein schwieriges Kunststück mit ihrem Rock versuchen. Stehen Sie bequem! Teachens rief es noch ganz lässig, brach aber dann in unbeherrschten Ärger aus. Rücken Sie um Himmels Willen Ihre verdammten Hüte gerade! McKechnie steckte gerade den Kopf durch den Sackvorhang. Der Sackstoff trug die Buchstaben PXL in Rot und das Wort Min in Schwarz. McKechnies Augen blitzten manisch, hüpften manisch in seinem Kopf. Immer hüpften sie manisch in seinem Kopf. Er war ein ermüdender Bursche. McKechnie trug keinen Blechhut, sondern einen Offiziershelm. Er packte Teachens am Arm, eine Vertraulichkeit, die Teachens verabscheute. Kommen Sie mit um die nächste Schulterwehr herum. Möchte mit Ihnen sprechen. Eine volltönende Kanone, näher als jene, die sich jüngst gemeldet hatte, doch mit einer sozusagen umfangreicheren, aber sanfteren Stimme, sagte »Puh« und lange wanderte der Klang durch die Landschaft. Eine Weile später rasseln vier aneinander gekoppelte Eisenbahnzüge heiter in die Wolken und fahren ins Weite. Vier Züge in einem. Vermutlich wollen sie die Nordsee beeindrucken. Könnte das Signal für den Beginn des deutschen Sperrfeuers sein. Die Haut in seinem Nacken begann zu kribbeln. Seine Hände waren kalt. Es war Angst. Die Angst vor der Schlacht, wie er sie von vielen Angriffen kannte. Er sagte zu McKechnie, »Sie werden hier einen Blechhut aufsetzen müssen, wenn Sie bleiben wollen. Ich kann Ihnen 4 Minuten geben.« McKechnie sagte, »Ich bleibe nicht hier.« »Dann werden Sie auf dem Rückweg Ihren Blechhut aufsetzen. Und steigen Sie nicht aufs Pferd, bis Sie 100 Yards hinten im Verbindungsgraben sind.« Wie Teachens es wagen könne, ihm Befehle zu erteilen, wollte McKechnie wissen. Der Transportoffizier habe das Recht, den kommandierenden Offizier eines Bataillons, das er versorge, um Rat zu fragen. Ich habe hier das Kommando. Sie haben mich nicht um Rat gefragt. Teachens hatte bis 280 gezählt, seit die große Kanone Fu gemacht hatte. Vielleicht war es doch nicht das Signal für den Beginn des Sperrfeuers gewesen. Vielleicht würde der Angriff an diesem Tag überhaupt nicht erfolgen. Was haben Sie wegen Bill vor? Der arme, alte Bill. Der für sein Bataillon geschuftet hat, wie sie es nie. Das ist das Verfluchte daran. Der Sanitätsoffizier ärgert sich über ihn. Er will keine Pille nehmen. McKechnie war plötzlich unmännlich weinerlich geworden und wie eine Frau, die sich mit großen Augen für ihren Geliebten verwendet, forschten seine Augen in Teachens Gesicht nach Zeichen von Verrat. Teachens sagte, was heißt das? Was soll das denn heißen, McKechnie? McKechnie wurde unsicher. Sein Bedürfnis nach Trost wurde übermächtig. Sie müssen anständig zu Bill sein. Sie wissen, wie er für uns geackert hat. Sorgen Sie dafür, dass Terence nicht bei der Brigade Meldung über ihn erstattet. Der kommandierende Offizier hatte sich geweigert, eine Pille zu nehmen, die ihm vom Sanitätsoffizier verordnet worden war. Der Sanitätsoffizier hat gesagt, wenn er eine Pille nehme und den Tag über im Bett bliebe, natürlich ohne Whisky, wäre er am nächsten Morgen wieder völlig auf der Höhe. Er ist schon oft in diesem Zustand gewesen. Immer hatte man dem kommandierenden Offizier seine Arznei als Schluck verabreicht. Aber er hat geschworen, sie nicht als große Pille zu nehmen. Purer Trotz. Der kommandierende Offizier blieb verbittert, trotz der Anerkennung, die er für seinen Dienst erfahren hatte. Er war der Meinung, man hätte ihn inzwischen wenigstens mit dem Kommando einer Brigade, wenn nicht gar einer Division, betrauen sollen. Und wenn er dann ein bisschen getrunken hatte, verschlimmerten sich diese fixen Ideen sehr schnell bis zu einem Grad, dass fast seine Karriere in Gefahr geriet. Dabei ist der kommandierende Offizier beileibe kein Säufer. Es gibt aber Anlässe in dieser Phase des Kriegs, in denen der Genuss einer gewissen Menge Alkohol eine Notwendigkeit darstellt. Wenn ein menschliches Wesen durchhalten und harte Situationen bestehen muss. Glücklich der Mann, der seinen Whisky dann auch vertrug. Unglücklicherweise gehörte der kommandierende Offizier nicht zu ihnen. Gereizt von den Nachwirkungen mehrerer Tage anhaltender großer Niedergedrücktheit und alkoholischer Exzesse weigerte er sich jetzt, eine Pille zu nehmen. Dies war ein Beweis seiner Verachtung für seine Vorgesetzten, das Ergebnis seiner verbohrten Bitterkeit. Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor. Der kommandierende Offizier sieht euch an. Aufpflanzt. Bajonette. Das Klappenhorn sagte, hold und mild. Hold. Hold und mild. Hold und. Hoffe, es gefällt Captain McCagney. Vielleicht würde dadurch sein Leben gerettet. Und doch? Ich lieb sie bis ins Grab. Grab. Der ganze Haufen sieht aus, als bereite er sich auf einen Karnevalsumzug vor. Der kommandierende Offizier sieht euch an. Aufpflanzt. Bajonette. Halt und mild. Halt und mild. Halt und mild. Eine Armee ist, besonders in Friedenszeiten, eine hochkomplexe und fein aufeinander abgestimmte Angelegenheit. Es mag komisch klingen, dass ein Colonel, der ein Regiment befehligt, sich mitten in der verbissensten Phase der Feindseligkeiten weigert, eine Pille zu nehmen. Doch kann eine solche Weigerung, genau wie ein Sandkorn im Werk eines Chronometers, die merkwürdigsten Störungen auslösen. So war es auch in diesem Fall. Auch der höchstrangige Offizier ist, wenn er krank ist, im Augenblick, da er sich in die Hände des Sanitätsoffiziers begibt, der Untergebene seines Arztes. Er muss Befehlen gehorchen, als wäre er ein einfacher Soldat. Ein gesunder und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte befindlicher Colonel kann natürlich seinem Sanitätsoffizier befehlen, hierhin oder dorthin zu gehen und diesen oder jenen Dienst auszuführen. Im Augenblick, da er erkrankt, tritt die Tatsache, dass sein Körper Eigentum seiner Majestät des Königs ist, voll in Kraft. Und soweit es den Körper betrifft, ist der Sanitätsoffizier der Repräsentant des Königs. Dies ist sehr vernünftig und angemessen, weil kranke Körper nicht nur nutzlos für den König sind, sondern auch eine enorme Belastung für die Armee bedeuten, die sie mit sich schleppen muss. Seit mehr als 14 Tagen jedoch befand sich diese Armee praktisch auf der Flucht. Sie zog sich unter hartnäckiger Gegenwehr auf vorbereitete Stellungen zurück, doch wurden diese vorbereiteten Stellungen so schnell und so methodisch von den riesigen Streitkräften, die sie angriffen, eingenommen, dass die Feindseligkeiten fast den Charakter eines Bewegungskrieges angenommen hatten. Darauf waren diese Truppen jedoch ausnehmend schlecht vorbereitet. Es scheint eine Sache des Wartens auf Ostwind zu sein, bis diese Armee in die Nordsee gejagt würde. Ostwind ist Voraussetzung für den Einsatz von Gas, ohne dass ein Angriff in der Vorstellung der deutschen Führung unmöglich ist. Gleichwohl war und blieb die Situation verzweifelt. Und in der völligen Stille und Ereignislosigkeit eines Aprilmorgens mit einer leichten Brise aus Westen wurde Tietjens klar, dass er soeben an sich selbst erfuhr, wie sich eine Armee fühlt, die praktisch auf der Flucht ist. Es ist eine abscheuliche Situation, über das Schicksal des kommandierenden Offiziers zu entscheiden. Ebenso wie es abscheulich ist, die Moral der Männer wiederherstellen zu müssen, falls sie überlebten. Unter der schrecklichen Drohung des nahenden Angriffs, mit einem Gewicht auf der Stirn, den Augenbrauen, seiner schwer atmenden Brust, musste Tietjens Verantwortung übernehmen. Er sagte zu McCagney, der Sanitätsoffizier muss über den Colonel entscheiden. Und Terry wird tun, was ich ihm vorschlage. Er muss keine Befehle von mir entgegennehmen. Aber er hat gesagt, er werde tun, was ich ihm vorschlage. Ich für meinen Teil werde dem Sanitätsoffizier raten, den Colonel für ein paar Monate in Krankenurlaub zu schicken. Mit Heftigkeit sagte McCagney, Sie sind schlau. Wenn der arme Bill auf Ihre Veranlassung wegen Trunksucht entlassen würde, bekämen Sie nicht die Chance, das Kommando zu übernehmen. Sie würden einen anderen einsetzen, der wirklich ein Colonel ist. Aber als Lückenbüßer für die Zeit, in der Bill auf Krankenurlaub ist, haben Sie gute Chancen. Teachens verspürte ein Verlangen, aufzustehen und sich zu waschen. Er fühlte sich körperlich schmutzig. Captain McKechnie, Sie können wegtreten. Und Sie werden tun, was Ihre Pflicht ist. Die Ihnen zugewiesene Pflicht. Mit ordnungsgemäßer Kopfbedeckung. McKechnie fragte mit zur Seite geneigtem Kopf wie eine lauschende Elster, »Was soll das heißen? Was soll das?« »Es ist üblich, seinen vorgesetzten Offizier im Dienst mit Sir anzureden. Selbst wenn man nicht zu seiner Einheit gehört.« Teachens sagte, »Sie sind dem Divisionshauptquartier zugeteilt und dorthin gehen Sie zurück.« »Jetzt. Auf der Stelle. Und Sie werden nicht mehr hierher zurückkommen, nicht solange ich das Kommando habe. Wegtreten!« Das war wirklich seine Pflicht. Eine feudale Pflicht. Ihm war blitzartig klar geworden, dass der kommandierende Offizier für sich genommen ein viel zu guter Offizier war, um sich als Alkoholiker zu zeigen, auch wenn er ziemlich oft betrunken war. Aber mit diesem Kerl von McKechnie zusammen mussten die beiden das schreckliche Bild zweier geistesgestörter Alkoholiker bieten. »Es gibt da einen Burschen. Ich meine Griffith. Oh nein, Griffith. Den Sie gerne für die Divisionsrevue hätten. Sobald er gefrühstückt hat, werde ich ihn zu Ihnen schicken. Er ist ein hervorragender Kornettbläser.« »Jawohl, Sir«, sagte McKechnie, salutierte schlapp und machte einen Schritt. Er streckte einen versiegelten Briefumschlag in die Luft, ziemlich klein und verknittert, als hätte er ihn lange mit sich herumgetragen. Das Siegel auf dem Umschlag war unverletzt. In dem Umschlag ist das Sonett. Der Umschlag enthielt tatsächlich ein Sonett. Ein Sonett, das Teachens zu seiner Zerstreuung auf Reime geschrieben hatte, die ihm von McKechnie diktiert worden waren, zur Zerstreuung in einem Augenblick der Anspannung. Teachens hatte es in 2,5 Minuten geschrieben. Aber dann war etwas dazwischen gekommen. Ein Bursche namens O'Nine Morgan war vor ihren Füßen getötet worden, im Unterstand. Sie waren damals gerade mit dem Ersatzbataillon beschäftigt gewesen. Offenbar hat McKechnie jenes Sonett in einen Umschlag gesteckt und versiegelt. »Ich nehme an, Sir, Sie glauben, ich hätte Ihr Sonett gelesen, um mich darauf vorzubereiten, es umso schneller zu übersetzen?« Teachens sagte, »Ja, nein, es ist mir egal.« Er konnte dem Burschen nicht sagen, wie zuwider ihm die Vorstellung eines Wettstreits war. Er wollte hier weg. »Ja, ist gut, McKechnie.« »Nun ja, vermutlich würde er bis zum Nachmittag tot sein und keiner würde je etwas von seinem Abstieg erfahren.« Man stelle sich vor, dass einer darüber nachdenkt, ob jemand etwas davon erfahren würde oder nicht. Aber es war Valentine Renop, die nichts davon erfahren würde. Dass es unter dem Druck bergab mit ihm gegangen war, das überraschte ihn gewaltig. Mit einer Art zynischen Heiterkeit wurde ihm bewusst, dass Valentine Renop ihn vor Jahren auf einer Kutsche, als sie gerade aus dem Nebel auftauchten, irgendwo in Sussex, Addymore, hatte schlecht dastehen lassen, ihn, Teachens. Kurz danach war der alte Campion mit seinem Automobil, das er nicht fahren konnte, aber fahren wollte, in sie hineingefahren. »Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Sir, dass General Campion übermorgen diese Armee übernehmen wird.« »Aber natürlich müssen Sie das wissen.« McKechnie hatte sich scheinbar beruhigt. Teachens sagte, »Nein, wusste ich nicht.« »Das bedeutet aber, dass wir Verstärkung bekommen.« Und es bedeutet das vereinte Oberkommando. Es bedeutete auch, dass ein Ende des Krieges in Sicht war. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Der Mann, der aufrecht blieb. Erster Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Teachens, Felix Göser. Valentine Wenop, Anna Drexler. Mrs. Duschman, Jeanette Spassova. Miss Venus Trotscht, Wiebke Puls. McKechnie, Xenia Lacher. Sergeant Moritz Kienemann.